Moin, liebe Freunde meiner Audiokonserven, spricht der seichten Unterhaltung. Das ist Konservenradio Dosenhausen, Konserve Nummer 59 und ich bin der Andi. Letztes Wochenende war Podstock, erneut remote wegen Corona, aber nichtsdestotrotz hatte die Orga ein fantastisches Work-Adventure auf die Beine gestellt. Wer damit nicht viel anfangen kann, es ist vergleichbar einem frühen Grafik-Adventure. Die Karte ist nicht riesig, aber sehr detailliert. Überall gibt es etwas zu entdecken und möglicherweise steht die Welt noch, wenn diese Konserve erscheint. Versuch macht klug. Klickt euch gegebenenfalls einen Account und schaut sie euch auf podstock.de an, bevor sie im Nirvana verschwindet. Genug des Vorgeplänkels. Was ich eigentlich erzählen möchte, ist Andi und Technik. Der Wochenendveranstaltung ist ein sogenannter Belastungstest vorangegangen. Diverse Teilnehmer trafen sich an einem Abend auf der Plattform, um mit den Machern Funktionsfähigkeit und Grenzen auszuloten. Ich war via Firefox drin, hörte aber, dass andere mit diesem Browser Probleme hatten und daher auf Chrome ausgewichen sind. Bei mir funktionierte alles, insofern war ich guter Dinge und freute mich aufs Wochenende. Freitag hatte ich nach der Arbeit nur noch mein Auto aus der Inspektion zu holen, dann konnte ich entspannt den Rechner hochfahren und virtuell anreisen. Wie erwartet funktionierte es und ich begann mittels Avatars die kleine Welt zu erkunden, in der es sogar eine Schnitzeljagd gab. 11 Hinweise und einen Zahlensender galt es zu finden, um ein Lösungswort zu ermitteln. Zu gewinnen gab es Lob und Anerkennung. Während meiner Suche traf ich andere Teilnehmer und weil sowohl Webcam als auch Audio erwartungsgemäß funktionierten, machte ich mir keinen Kopf. Abends bei der Eröffnungsveranstaltung auf der virtuellen Außenbühne hakte es dann. Ich konnte das Video im Hauptfenster nicht sehen, aber es gab einen separaten Stream. Alles nicht so schlimm, denn ich sah ja alles. Beim folgenden Programmpunkt, dem Poetry Slam oder Podetry Slam, die Ernüchterung. Es ging nix. Meine erste Vermutung ging in Richtung der Browser-Einstellungen. Möglicherweise hatte ich die Sicherheitseinstellungen zu restriktiv gewählt. Das war es jedoch nicht. Der Werbeblocker auch nicht. Ich probierte hier und da, nichts klappte. Irgendwann gab ich entnervt auf und wählte mich via Edge ein. Und siehe da, es funktionierte. Leider verpasste ich durch diesen ganzen Hickhack die Veranstaltung und ärgerte mich. Zumindest funktionierte nun die Technik. Den Samstag verbrachte ich dann teils in der realen, teils in der virtuellen Welt. Dinge wie reale Getränkebeschaffung und Grillen am Nachmittag wechselten sich mit virtuellen Veranstaltungen auf Bühnen und Gesprächen mit anderen Teilnehmern ab. Auf eine Veranstaltung freute ich mich besonders, die sogenannten Bleepy Toys. In der Regel sonntags jammt ein Podcaster mit seinen Synthesizern und wollte dies just Samstagabend live auf der virtuellen Bühne tun. Kurz vor knapp traf ich auf den letzten Drücker ein, klickte mich in den Stream und stellte sogleich fest, dass der Ton nur noch an der rechten Ohrmuschel anlag. Was sollte das denn? Irritierend. Das geht so nicht. Nach ein paar Versuchen hier und dort kristallisierte sich heraus, dass die linke Seite des Kopfhörers defekt war. Blöd nur, dass es mein Headset war und ich nun eine andere Lösung benötigte. Während ich die Vorführung unkonzentriert via Lautsprecher nebenher hörte, organisierte ich den Schreibtisch um. Mikrofonarm umpositionieren, anderes Mikro, anderer Kopfhörer, andere Einstellungen, Kabel und als ich fertig war, war auch die Jam-Session vorbei. Erneut ärgerte ich mich aber, mittels des neuen Aufbaus konnte ich noch mit einigen Leuten bis weit nach Mitternacht Spaß haben. Am Sonntagmorgen steckte ich das Headset nochmal ins Audio-Interface, legte einen Synthesizer drauf, hieb in die Tasten und hatte Ton auf beiden Ohren. Gibt's doch nicht, what the fuck, es dauerte keine Minute, da war der Ton allerdings links wieder weg. Na gut, beziehungsweise nicht gut, denn dann werde ich das Ding wohl einsenden müssen. Sofort stellte sich die Gewährleistungsfrage, aber dazu musste ich erst einmal feststellen, wo ich das Headset erstanden hatte. Da es nur zwei Möglichkeiten gab, wurde ich, respektive meine Holde, schnell fündig. Die Rechnung war 363 Tage alt. Weil sonntags die Telefone eher nicht besetzt sind, habe ich die Reklamationsabteilung angeschrieben. Jetzt heißt es abwarten. Günstigstenfalls bekomme ich einen Rücksendepaperl und das Headset wird über Gewährleistung instand gesetzt. Es handelt sich immerhin um Broadcast-Qualität eines renommierten Herstellers. Und im Studio, wie ich diesen Raum nenne, ist es dauerhaft im Audio-Interface gesteckt und befindet sich entweder auf meinem Kopf oder am Halter. Auch liegt die Phantomspeisung ausschließlich bei Verwendung an. Da darf es nicht nach knapp einem Jahr kaputt sein. Ich tippe auf eine kalte Lötstelle, aber mal sehen. Montag. Das heißt einen Tag später. Ich hatte mir doch solche Mühe gegeben mit der Reklamations-E-Mail. Rechnungsnummer angegeben, genauestens den Fehler beschrieben. Also ich komme von der Arbeit, fahre den Rechner hoch, öffne erwartungsvoll den Posteingang und hey, da ist die Antwort der Reklamationsabteilung. Sie lautete sinngemäß: Sorry, aber das Produkt können wir auf der Rechnung nicht finden. Den Blick auf die Smartwatch hätte ich mir eigentlich sparen können. Es pochte bereits spürbar in der Halsschlagader. Will der mich verarschen? Ich habe die Rechnung in der Hand und da stehen exakt 3 Positionen drauf. Ein Audio-Interface, das Headset und das Kabel fürs Headset. Ich möchte an dieser Stelle erwähnen, dass ich Instrumental-Audio-Aufnahmekram in der Regel bei dem einen oder anderen Großversender Deutschlands kaufe. So auch dieses Mal. Umso unverständlicher die Antwort. Na gut, dann rufst du jetzt mal persönlich an. Gesagt, gewählt und nach zweimaligem Klingeln war tatsächlich ein Mensch in der Leitung, wenngleich nicht jener, der mir die E-Mail schrieb. Ich erläuterte mein Problem, sprich, dass ich gerade jene Rechnung in der Hand hielt, auf der das Produkt eindeutig ausgewiesen ist, von dem der Kollege behauptete, dass es nicht darauf stünde. Mein Gesprächspartner bedauerte, dass sein Kollege gerade nicht am Platz sei und ließ sich von mir die Rechnungsnummer geben, auf der er prompt das Headset fand. Ich erläuterte ihm nochmals mein Problem und er meinte, kein Ding, er würde mir sofort die Rücksendepapiere an die E-Mail-Adresse XY senden. Nun ist es so, dass die hinterlegte E-Mail-Adresse die meiner Holden ist, weil wir aus Gründen seinerzeit sie als Kundin angelegt haben. Deshalb bat ich ihn, die E-Mail an meine Adresse zu senden, jene, die ich auch schon für die Reklamationsmeldung verwendet hatte. Darauf erwiderte er, das könne er aus Datenschutzgründen nicht tun. Er dürfe ausschließlich an die hinterlegte E-Mail-Adresse senden. Okay, kein Problem und gut zu wissen. Ein Stündchen später hatte ich den Rücksendeschein und alles original verpackt für den Versand vorbereitet. Es könne allerdings etwas dauern, weil sie die Sendung zwar prüfen, sie aber dann voraussichtlich an den Hersteller weiterleiten werden. Ich bin gespannt und werde berichten. Kommen wir zur Zahl des Tages. 95,2. Das ist die 7-Tages-Inzidenz des Oberbergischen Kreises am Freitag, den 20. August 2021. Und exakt ab diesem Tag zählen Inzidenzen in NRW nicht mehr, sondern nur noch 3G. Geimpft, genesen, getestet. Außer du hast einen Schülerausweis. Das ist quasi der Passierschein A38. Tag, Sibylle, bist du auch einkaufen? Ja, Lisbeth, man kommt ja sonst nicht raus, weißt du? Ja, das ist ja immer das. Man kriegt ja auch nichts mit zu Hause. Außer wenn mal zufällig jemand vorbeikommt oder anruft. Ich kenn das, Sibylle, ich kenn das. Apropos anrufen. Ich hab dir doch neulich von dem ganz perfiden Plan erzählt, wie der Laschet Kanzler werden will. Du meinst den Unsinn mit der Briefwahl, weil der die jungen Wähler von der Wahl abhalten will, indem er sie in Quarantäne schickt? Genau. Das ist ja nur Quatsch, weil in der neuen Quarantäneverordnung drinsteht, dass eine Wahl keine Veranstaltung ist und deshalb da auch Ungeimpfte und Nicht-Genesene hin dürfen. Nee, Sibylle, das stimmt nicht, denn wenn du Covid hast, bist du ungenesen, aber in Quarantäne und dann darfst du nirgends nicht hin. Ach, Lisbeth, bei dir muss man aber auch jedes Wort auf die Goldwaage legen. Ist ja nur auch egal. Nee, Sibylle, ist das nicht. Also, der neue Plan von dem Laschet geht so. Die Kinder gehen ja alle in die Schule und werden da angeblich regelmäßig getestet. Und weil das so ist, genügt der Schülerausweis als Beleg, dass sie getestet sind. Ja, werden sie ja auch. Das spart dem Staat Geld. Kann ja sein. Aber am falschen Ende. Wieso? Na, weil so ein Schulkind ja auch mal krank sein kann oder nicht in Präsenzunterricht. Und dann wird's auch nicht getestet. Hat aber seinen Schulausweis und kann trotzdem überall hin. Und was hat das mit dem Laschet zu tun? Naja, so fallen Schulkinder komplett aus dem Raster. Zumal, wenn so ein Schulkind Covid kriegt, müssen nur die Sitznachbarn in Quarantäne, wenn überhaupt. Und auch nur, wenn sie nicht geimpft oder genesen sind. Außer, wenn sie Symptome haben. Ach? Ja, und auch nur, wenn sie neben, vor oder hinter dem Kind sitzen und nicht diagonal. Was? Ja, Sibylle, so habe ich auch geguckt. Und weil Kinder meist keine Symptome haben, kriegt man das kaum mit, wenn sie sich angesteckt haben. Bei 2 Tests pro Woche, gerade übers Wochenende, kann so ein Schulkind mit seinem Ausweis überall gewesen sein. Im Kino, auf dem Konzert, im Fußballstadion oder in der Disco. Kinder dürfen doch nicht in die Disco. Weißt du, wie viele Sitzenbleiber über 18 sind und noch einen Schulausweis haben? Klar in der Disco. Und überall stecken die dann andere an. Und bis das beim nächsten Test auffällt, ist es zu spät. Wirst du sehen. Und die sind dann alle zur Wahl in Quarantäne und können nicht ins Wahllokal. Und so wird der Laschet Kanzler. Das ist der Plan. Das ist ja mal, also, Lisbeth, das ist ja mal eine Verschwörungstheorie. Weiß man's, Sibylle, weiß man's? Dem Laschet trau ich alles zu. Der Parkplatz des Getränkemarkts. Immer mal wieder für eine Aufnahme gut. Übrigens entfällt in Diskotheken und Clubs in Baden-Württemberg im Sitzbereich und auf der Tanzfläche die Maskenpflicht. Zwar nur unter bestimmten Bedingungen, aber zumindest haben sich das Stuttgarter Gesundheitsministerium und Vertreter der Clubszene sowie der DEHOGA darauf verständigt. Weil das Clubfeeling unter der Maskenpflicht verloren ginge. Clubfeeling. Ja, nee, ist klar. Lindlar, eine kleine Gemeinde im oberbergischen Land. Eine Dorfidylle, wo viele sich kennen und man aufeinander aufpasst. Nachbarn schließen sich zusammen und schieben nachts Wache, denn die Angst geht um, im beschaulichen Städtchen. In den letzten 3 Wochen gibt es Probleme im Ort, denn ein Unbekannter, wie es in der Zeitung steht, verschießt Stahlkugeln Kaliber 8 mm auf Fenster und Autoscheiben. Während die Polizei vermutet, dass der Täter eine Zwille Schleuder verwende, behaupten Anwohner in dem Zusammenhang mehrfach Schüsse gehört zu haben. Diese vermuten, dass ein Kleinkalibergewehr verwendet wurde. Aufgrund dieser Vorfälle denken BürgerInnen darüber nach, aus dem Ortskern wegzuziehen, zumal gerade die Nächte der Wochenenden oft von lautstarken Streitereien und Prügeleien überschattet werden. Tja. Was waren das noch Zeiten, als Lindlar seine Amtsgerichtsbarkeit nebst eigener Polizeistation und Knast hatte? Dann kam die kommunale Gebietsreform, mit deren Abschluss Lindlar im Jahre 1975 nicht nur seine Gerichtsbarkeit verlor, sondern aus dem rheinisch-bergischen Kreis in den oberbergischen Kreis abgeschoben wurde, umgangssprachlich von den GL, Gesetzlosen, zu den GM, gemeinen Mördern. Egal, Vergangenheit. Dennoch schade, dass die Ordnungskräfte nicht so präsent sind, wie man sich das im Örtchen wünschen würde. Aber hier macht ohnehin jeder, was er will. Zum Beispiel der polnische Holzrücker mit seinem Rungen-LKW nebst Hänger. Ich fuhr gestern durch die Kaltenbach eine Nebenstraße in Engelskirchen. Das ist der Ort direkt nebendran. Normalerweise ist sie in beide Richtungen befahrbar, nicht jedoch dieses Wochenende, denn in Engelskirchen ist Landpartie. Und alle Aussteller dürfen, wie bereits schon in den letzten Jahren, einseitig ihre Hänger parken. Deshalb wurde die Straße temporär Einbahnstraße und dementsprechend ausgeschildert. Als ich die Straße befuhr, kam ich nicht sehr weit, denn vor mir staute es sich. Mehrere Autos und ein Traktor samt Anhänger standen. Meine Vermutung, dass gegebenenfalls jemand seinen Hänger parkt, verpuffte recht schnell, als ein Mann alle FahrerInnen im Stau darüber aufklärte, dass ein polnischer Holztransporter uns ungeachtet der Einbahnstraße entgegenkommt. Ich bin dann ausgestiegen, nach vorn gegangen und habe erstmal ein Foto gemacht. Auf dem Rückweg zum Auto sah ich, dass die Fahrzeuge hinter mir bereits die gut 100 Meter zurückgefahren waren, um in einem Waldweg zu wenden. Das tat ich dann auch und schätzte wiederholt die Errungenschaft der Rückfahrkamera, weil zwischen dem Graben links und der geparkten Anhängerschlange rechts jeweils nur gut 40 cm Platz blieb und die Straße eine weite Kurve macht. Bedauerlich nur, dass die Rennleitung just an diesem Tag nicht vor Ort war, die um diese Zeit erfahrungsgemäß öfter dorthin fährt. Auch bedauerlich, dass die Leute zwischen mir und dem LKW Verpflichtungen hatten und weg wollten, sprich, schade, dass ich nicht das erste Auto vorn war. Ich hätte ausreichend Verpflegung, Zeit und ein Telefon gehabt. Bevor ich den Sack heute zumache, noch Kapitel 10 bis 12 von Solang Grün. Viel Spaß damit. Oder skippt es. Kapitel 10. Solang Grün dümpelt genüsslich im Fluss. Schön ist es hier. Sie hat sich bis eben auf einem großen Stein gesonnt, von denen hier viele am Ufer herumliegen. Jetzt schwimmt sie eine Runde. Vor einer Weile flog ein Fischreiher über sie hinweg, aber das störte sie nicht. Sie vertraute voll und ganz auf ihre Eckzähne. Außerdem schien es der Vogel eher auf die Forellen eines nahegelegenen Angelteichs abgesehen zu haben. Der Fluss fließt langsam, sodass immer Zeit für einen Snack ist. Genüsslich verspeist sie ein Heupferd, das sich auf einem Halm am Ufer verirrt hatte und so in Reichweite ihrer Zunge kam. Kurz geschnalzt und umgehend war es in ihrem Maul verschwunden. Ein Baumstamm stoppt jäh ihre Dümpelei. Er hatte sich vor einem alten verfallenen Wehr quergelegt und einige Borkenkäfer machten sich gerade bereit, ihre zunehmend feuchter werdende Wohnstadt zu verlassen. Für Solang Grün sehen sie zunächst schmackhaft aus, weshalb sie umgehend die Gelegenheit einer Spontanverkostung nutzt. Ihre herausschnellende Zunge pflügt drei Stück aus der Gruppe, die sie kaum im Maul wieder ausspuckt. Igitt, was seid denn ihr für ein ekliges Getier? Borkenkäfer, erwiderte einer der Ausgespienen. Ihr schmeckt ja widerlich. Ach was, nicht ohne Grund stehen wir darum normalerweise nicht auf eurer Speisekarte. Jedes weitere Wort empfindet Solang Grün als zu viel, deshalb taucht sie unter dem Stamm durch und setzt ihren Weg unterhalb des Wehres fort. Zurück bleibt eine Kolonie Borkenkäfer, von denen sich ein bläulich schimmerndes Exemplar aus einem Fleck glibberigen Schleims befreit. Kapitel 11. Baum bietet einen traurigen Anblick, als Solang Braun wenige Tage später auf seinem Hauptast landet. Offensichtlich hat er einen Großteil seiner Blätter verloren und auch seine Rinde erscheint knorriger. »Was ist denn mit dir los?«, fragt Solang Braun. »Borkenkäfer«, antwortet Baum. »Ich hätte nie gedacht, dass mir das einmal passiert.« »Borkenkäfer? Du bist magisch. Was können dir die Krabbelviecher schon antun?« »Bislang nichts«, grummelte Baum schwach. »Aber etwas hat sich geändert.« Solang Braun verlässt den Ast und fliegt in einer Spirale um den Baum herum. Etwas oberhalb der Wurzeln entdeckt er einige Bohrungen, die die Käfer hinterlassen haben. Der Eingang zu ihren Gängen. Solang Braun landet. Mit den Worten »Entschuldige, alter Freund, aber das muss jetzt sein«, beginnt er mittels seiner Eckzähne die Borke wegzureißen. Nach kurzer Zeit zeigt sein Tun Erfolg und ein Borkenkäfer zeigt sich mit den Worten »Hey, was soll das?« »Das frage ich dich«, antwortet Solang Braun. »Ihr bohrt Löcher in meinen Freund und grabt ihm das Wasser ab. Er wird sterben, wenn ihr nicht damit aufhört.« »Das ist uns egal, es ist nur ein Baum. Einer von vielen, such dir einen anderen Freund.« »Vorsicht. Überlege dir gut, mit wem du dich anlegst. Ich kann deine ganze Sippe aus der Rinde schälen. Ich werde nie müde und...« »Spar dir das«, unterbricht ihn der Borkenkäfer rüde. »Wenn du den Baum entrindest, stirbt er auch. So oder so, wir gewinnen, du verlierst. Du kannst uns nicht alle töten, wir sind zu viele. Und außerdem kann ich, dem Frosch sei Dank, schneller bohren als jemals zuvor.« »Was hat ein Frosch damit zu tun?« »Nun, kürzlich wollte uns ein Frosch fressen. Ich schmeckte ihm nicht und er spuckte mich wieder aus. Seitdem bin ich kräftiger als jemals zuvor und ich leuchte im Dunkeln genau wie meine Larven. Wenn die erst einmal groß sind, werden wir unschlagbar sein.« Gedanken rasen durch Solang Brauns Kopf. Baum ist zwar der Schlüssel, aber der Frosch ist das Problem. Er infiziert alles, was er nicht tötet, und verschiebt damit die natürlichen Gesetze. Dem muss schnellstmöglich ein Ende gesetzt werden, und sei es, um Baum zu retten und weiteres Unheil zu verhindern. »Wo ist er hin?«, fragt Solang Braun. »Den Fluss hinab«, antwortet der Borkenkäfer und verschwindet im Gang. »Du kannst mir nicht mehr helfen«, meint Baum. »Ich werde vergehen wie Fichte und meine Vorgänger. Wenn ich am Boden liege, werde ich vielen Lebewesen eine Wohnstatt sein, bis ich verrottet bin. Das ist der Lauf der Dinge.« »Nicht, wenn ich es verhindern kann. Halte durch, alter Freund. Mit einem Brummen hebt er ab und fliegt den Hang hinab zum Fluss, um die Verfolgung aufzunehmen. Kapitel 12. Tage vergehen. Solang Grün genießt ihren Trip auf dem Wasser, das gemächlich durch die Landschaft mäandriert. Vorbei geht es an blühenden Wiesen und Feldern. Ab und zu muss sie ein Wehr umgehen, doch insgesamt gefällt ihr die Gegend. Nahrung gibt es im Überfluss und die Vögel meiden sie. Der dumme Reiher hatte nicht damit gerechnet, dass sie Eckzähne hat. Als er sie aus dem Wasser schnappte, biss sie ihn, bevor er sie schlucken konnte. Daraufhin spuckte er sie wieder aus. Offenbar hat sich das herumgesprochen. Zumindest hat sie jetzt ihre Ruhe. Tags zuvor regnete es in einem durch. Sturmböen peitschte die Wipfel der brüchigen Fichten und die eine oder andere knickte ab. Einige fielen in den Fluss und so musste Solangrün einige Male unter einer durchtauchen, um weiterzukommen. »Diese Borkenkäfer haben ganze Arbeit geleistet«, meint Solangrün. »Wenn sie doch nur schmecken würden. Aber jetzt, wo die Sonne das Wasser erwärmt und die Mücken über den feuchten Boden und den Tümpeln tanzen, ist der Tisch reichlich gedeckt.« Und mit dieser unspektakulären Sensation endet diese Konserve. Das war Konservenradio Dosenhausen Konserve 59 vom 20.08.2021. Kritik, ob positiv oder negativ, nehme ich gerne per Audio, Briefkarte, E-Mail, Brieftaube, Flugente oder via Twitter @RadioKRD entgegen. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, bleibt gesund und mir gewogen. Der Andi.